Als aber Salomo ausgebetet hatte, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte den Tempel, so dass die Priester den Tempel Jahwes nicht zu betreten vermochten, weil die Herrlichkeit Jahwes den Tempel Jahwes erfüllte. Und als alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfuhr und die Herrlichkeit Jahwes über dem Tempel lagerte, beugten sie sich mit dem Angesichte zur Erde nieder auf das Steinpflaster, beteten an und priesen Jahwe, dass er gütig und dass seine Gnade ewig währt. Der König aber und das ganze Volk opferten Schlachtopfer vor Jahwe. Und zwar opferte der König Salomo als das Heilsopfer 2200 Rinder und 12.000 Schafe. Die Priester aber standen auf ihren Posten und ebenso die Leviten mit den Musikinstrumenten Jahwes, die der König David hatte anfertigen lassen, um Jahwe zu danken, dass seine Gnade ewig währt, indem sie so den Lobpreis Davids vortrugen, und die Priester bliesen ihnen gegenüber die Trompeten, während sämtliche Israeliten dabei standen. Und Salomo weihte den mittleren Teil des Vorhofs, der vor dem Tempel Jahwes liegt, indem er die Brandopfer und die Fettstücke der Heilsopfer da selbst opferte. Denn der Ehrenaltar, den Salomo hatte anfertigen lassen, vermochte nicht die Brandopfer und Speisopfer und die Fettstücke zu fassen. So beging Salomo zu jener Zeit das Fest 7 Tage lang und ganz Israel mit ihm, eine sehr große Versammlung, von da an, wo es nach Hamat hineingeht, bis zum Bach Ägyptens. Und am 8. Tage hielten sie eine Festversammlung, denn die Einweihung des Altars hatten sie 7 Tage lang begangen und das Fest 7 Tage. Am 23. Tage des 7. Monats aber entließ er die Leute in ihre Heimat, fröhlich und gutes Muts wegen des Guten, das Jahwe David und Salomo und seinem Volke Israel erwiesen hatte. Als nun Salomo den Tempel Jahwes und den königlichen Palast vollendet und alles das glücklich durchgeführt hatte, was sich Salomo im Tempel Jahwes und in seinem Palast auszuführen vorgenommen hatte, da erschien Jahwe Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und mir diesen Ort zu einer Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass kein Regen fällt, und wenn ich Heuschrecken entbiete, das Land abzufressen, und wenn ich Pest in mein Volk sende, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, und sie zu mir beten und mein Angesicht suchen und sich von ihrem schlimmen Wandel bekehren, so will ich vom Himmel her sie erhören, ihnen ihre Sünde vergeben und ihrem Lande Heilung schaffen. Nun sollen meine Augen offen stehen und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun habe ich diesen Tempel erwählt und zu einem Heiligtum gemacht, dass mein Name für immer da selbst wohnen, und meine Augen und mein Herz immer da selbst weilen sollen. Wenn du nun vor mir wandeln wirst, wie dein Vater David gewandelt hat, dass du tust, ganz wie ich dir geboten habe, und meine Satzungen und Rechte beobachtest, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich deinem Vater David zugesichert habe, indem ich sprach: Es soll dir nie fehlen an einem Nachkommen, der über Israel herrsche. Werdet ihr aber antrünnig werden und meine Satzungen und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, fahren lassen und hingehen und andere Götter verehren und euch vor ihnen niederwerfen, so will ich sie hinwegreißen von meinem Boden, den ich ihnen verliehen habe, und werde diesen Tempel, den ich meinem Namen geheiligt habe, verworfen sein lassen vor meinem Angesicht und ihn zu einem Gegenstand des Spottes und Hohnes machen unter allen Völkern. Und was diesen Tempel betrifft, der erhaben war, jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen. Und wenn er dann fragen wird, warum hat Jahwe diesem Land und diesem Tempel solches angetan? So wird man antworten: Darum, dass sie Jahwe, den Gott ihrer Väter, der diese aus Ägypten herausführte, verlassen und sich zu anderen Göttern gehalten und sich vor ihnen niedergeworfen und ihnen gedient haben, darum hat Jahwe all dieses Unglück über sie gebracht.